Allah gehört die Herrschaft der Himmel und der Erde. Er erschafft, was er will. Er schenkt, wem er will, nur weibliche. Und er schenkt, wem er will, nur männliche Nachkommen.